Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Deutschland Anfang der 1940er. Ernst Losser, ein aufgeweckter, hilfsbereiter Junge, kommt in einem Heim für Kinder mit Behinderungen an. Als Zuschauer weiß man ab der ersten Minute, das wird nicht gut ausgehen. Aber Ernst, sehr überzeugend gespielt von Ivo Pitzka, der hofft noch darauf, dass sein Vater ihn abholen wird. Aber das Euthanasieprogramm der Nazis läuft und das Schicksal der Kinder, die Entscheidung darüber, wer leben darf und wer sterben wird, die liegt bald in den Händen des Heimleiters, gespielt von Sebastian Koch in diesem Film Nebel im August. Mit Sebastian Koch haben wir vor der Sendung gesprochen. Die erste Frage, ein beklemmendes Thema, beklemmend erzählt, muss man den Zuschauerinnen, den Zuschauern auch manchmal wehtun? Es ist keine Unterhaltungsfilm, das ist definitiv der Fall. Aber ich meine, das Euthanasieprogramm der Nazis ist doch ziemlich unter der Decke gehalten worden, hat nie so richtig Raum bekommen und vor allem die Opfer haben nie ein Sprachrohr bekommen. Und dieser Film übernimmt das und tut das und macht das auf eine sehr behutsame und sorgfältige Art und Weise, finde ich. Und ich fand die Geschichte dieses Jungen unglaublich und diese Unerschrockenheit von diesem Kind und auch die Tatsache, dass man eine Kinderseele diesem Programm gegenüberstellt, eine mutige Kinderseele. Das hat mich beeindruckt und hat mich diesen Film machen lassen damals. Dieser Dr. Walter Feithausen, den Sie spielen, der ist ja ambivalent. Also im direkten Kontakt mit den Kindern wirkt er menschlich. Aber wenn es dann darum geht, Menschen zu töten, dann entwickelt er so ein sehr, sehr kaltes, unmenschliches Effizienzstreben. Was interessiert Sie an solchen bösen Menschen? Naja, immer so relativ, das mit dem der böse Mensch. Ich meine, der war ein sehr wohlgelittener Heimleiter, also der hat auch ganz gute Zeugnisse bekommen und wurde von allen eigentlich eher gemocht als gefürchtet. Und was ich so spannend finde an solchen Menschen und an solchen Geschichten, dass dieser Feithausen tatsächlich daran geglaubt hat. Ja. Also der hat an das geglaubt, was er macht, an die Idee, ja, Menschen, die Behinderungen haben, die schizophren sind, die körperliche Behinderungen haben, zu erlösen. Und das war ja der Tenor von den Nazis, dass wir erlösen die Menschen von ihrem Leid, um die Menschen, die damals auch in der Not an Mangel an Krankenbetten und dann während des Krieges Lazarettbetten, wir gucken, dass die gesund sind, durchkommen. Und das war der Glaube dieser Menschen. Und da wurde eine Auswahl getroffen und Feithausen hat das so gewissenhaft und pünktlich wie möglich gemacht und war sich nie bewusst, dass er da was Falsches macht. Und das macht es so gefährlich, dass er auch fast liebevoll dann sagt, ja, jetzt, das wird nicht mehr funktionieren und dann einfach nur ein Kreuz macht und sagt, okay, das und auch die Todesmethode so schmerzfrei wie möglich gestalten will und effektiv. Also das ist so pervers. Entwickelt ja sogar noch eine, ne? Wie bitte? Er entwickelt ja sogar noch eine. Er entwickelt eine ganz perfide Methode, ja, dass er die Menschen eigentlich beim Essen verhungern lässt, indem er alle Nährwerte aus dem Essen rausnimmt. Also das ist etwas, das vom Perfidesten, was man sich überhaupt ausdenken kann. Aber man muss sich das vorstellen in einer Effektivität, wo man sagt, was ist effektiv und in der Erfüllung der Aufgabe macht er alles richtig. Ja, nur diese Aufgabe ist einfach ist eine Unverschämtheit der Menschheit gegenüber, ein Verbrechen, ein großes Verbrechen. Also Unverschämtheit ist definitiv das falsche Wort. Es ist ein Verbrechen an der Menschheit und er macht sich dessen schuldig, aber nicht in seinem Bewusstsein. Er erfüllt einen Auftrag und denkt, er macht es gut und richtig. Und das macht es so gefährlich, weil er kein eigenes Unrechtsempfinden hat. Deswegen ist er freundlich, ein liebevoller Mensch, der tatsächlich denkt, er macht das richtig. Und von dem Losser, von dem kleinen Buben, dann entlarvt wird durch diese klare Ansage, das, was sie machen, ist falsch. Sie sind ein Mörder. Sie sind kein Arzt. Das mit den bösen Rollen, das habe ich natürlich auch gefragt, weil Sie ja im Film Werk ohne Autor auch so eine Rolle haben. Da spielen Sie einen SS-Arzt. Was interessiert Sie an solchen Figuren? Na, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich Nebel im August gemacht habe, war das Werk ohne Autor noch nicht spruchreif, als ich dazu sagte. Und ich habe Nebel im August war für mich vor allem, was mich ganz, ganz doll an diesem Film interessiert hat, diesen Gedanken des besseren Menschen auch in die heutige Zeit zu übertragen. Weil die Natal-Diagnostik heutzutage tut ja eigentlich nichts anderes, als im Vorfeld entscheiden, wer zur Welt kommen darf und wer nicht. Und das ist ein ganz gefährliches Unternehmen, finde ich. Und ich habe in der Beschäftigung damals dann erfahren, halt auch wie deutsche Ärzte, auch durch Kassen und so, durch das Kassensystem angewiesen sind, auf die Entscheidung der Eltern großen Einfluss zu nehmen. Und das fand ich bedenklich. Und ich fand es wichtig, mit diesem Film das nochmal in Frage zu stellen. Also dieses ganze pränatale Vorprogramm, dass man eigentlich die Kinder schon gestalten kann sozusagen, dass das von der Öffentlichkeit unterstützt wird. Und das finde ich gefährlich. Und da wollte ich darauf aufmerksam machen und deswegen habe ich diesen Film gemacht. Und wenn wir jetzt über Ihre Arbeit als Schauspieler sprechen, haben Sie denn auch so etwas wie vielleicht eine Angst, auf solche Rollen festgelegt zu werden? Na gut, hier doppelt sich gerade ein bisschen was, aber es sind letztlich vollkommen andere Figuren. Ja, auch wieder. Insofern nein, überhaupt nicht. Ja, Nebel im August. Der Film, der lief ja schon im Kino, der wurde auch von der Kritik gut besprochen. Anders bei Werk ohne Autor, der jetzt für 2 Oscars nominiert ist. Da haben Sie Kritikern vorgeworfen, respektlos mit dem Film umgegangen zu sein. Sie haben die Kritik auch persönlich genommen, sagten Sie. Wie könnte denn Ihrer Meinung nach ein respektvoller Umgang der Kritiker mit Filmen aussehen in Deutschland? In dem Fall erstmal, dass man Werk und Autor trennt. Ja, ich habe den Eindruck, dass sehr gegen den Florian Henkel Donnersmarkt oft geht, gar nichts mit dem Film zu tun hat. Ich finde den Film sehr, sehr gut und ein sehr wichtiger Film. Ein sehr durchdachter Film, der über 4 Jahre entstanden ist. Ich war 3 davon dabei und wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, haben sehr liebevoll versucht, das zu entwickeln und es ist uns auch gelungen. Und was ich nicht verstehe, dass das dann, da vermischt sich irgendwas. Irgendwie scheint er eine Reizfigur zu sein, der Florian. Und die Presse geht da auf ihn los und das ist, was ich fatal finde, eben das ist ein Kulturschaffende, die Kritiker, die eigentlich den eigenen Ast absägen, auf dem sie sitzen und es schadet dem deutschen Kino, es schadet dem deutschen Film generell und da, das meine ich mit Respekt und ich finde, das hat jeder Künstler verdient, der auch neue Wege geht, der sich die Mühe macht, für so ein großes Thema wie das bei Werk ohne Autor der Fall ist, nachzudenken und sich damit zu beschäftigen. Und das ist bedeutsam einfach, dass man das respektiert als solches. Man muss es nicht mögen. Das ist ganz eindeutig. Ich sage jetzt nicht, dass jeder unseren Film toll finden muss. Aber die Arbeit, die wir da reingesteckt haben und das, was es ist, sollte man zumindest beschreiben und nicht verzerren. Das sagt Sebastian Koch. Über die Oscar-Nominierungen für Werk ohne Autor als späte Anerkennung des Films, auch darüber haben wir gesprochen, zu finden online unter deutschlandfunk.de/Corso. Und den Film Nebel im August, den kann man am Sonntagabend um 22 Uhr im ZDF sehen.